Prüfungstraining Zertifikat Deutsch. Hörverstehen Teil 1. Sie hören 5 kurze Gesprächsbeiträge. Zu jedem Beitrag gibt es eine Aufgabe. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vor den kommenden Bundestagswahlen stellen wir auch heute wieder die Vertreter der verschiedenen Parteien hier aus der Region vor. Diesmal haben wir gefragt, welche Tageszeit mögen Sie besonders? Hören Sie mal rein. Guten Morgen, mein Name ist Sepp Wagner. Ich trete für die CSU an. Was mir die liebste Tageszeit ist? Oh je, was kann ich denn dazu sagen? Na, vielleicht der Morgen. Da ist alles noch neu und frisch. Oder nein, ich glaube, der Abend gefällt mir besser, weil man da seine Ruhe genießen kann. Oder der Mittag mit einem guten Essen? Also, ich kann Ihnen das nicht sagen.